Die junge Frau, die sich inzwischen als Celia vorgestellt hatte, führte die Kinder in das Haus. Die Räume wirkten hochherrschaftlich. Aber sie waren nur spärlich möbliert, so als würde hier niemand wohnen. Julian und Dick wurden damit beauftragt, den Rasen zu mähen, während die Mädchen in die Küche geschickt wurden, um Gläser zu spülen.